Bei dem Feuer, bei dem Wasser, bei dem Sturmwind, bei dem Blute. Satan, erscheine. Erscheine und sende deine Dämonen, um zu tun, was ich wünsche. Erscheine! Erscheine! Erscheine! Die ganze vertrackte Angelegenheit um den Runenzauber begann im Grunde damit, dass Miss Murray, meine reizende Stenotypistin, eines Tages gegen Mittag an meine Bürotür klopfte. Herein. Oh, entschuldigen Sie die Störung, Mr. Gayton, aber... Ja, was ist denn, Miss Murray? Oh, dieser Mr. Caswell hat geschrieben. Oh, bitte nicht schon wieder. Ja, das war ehrlich gesagt auch mein erster Gedanke. Leute gibt's, es ist nicht zu fassen. Also da müssen wir jetzt wirklich einen Schlusspunkt setzen. Ja, das denke ich auch. Wir haben immerhin auch noch was anderes zu tun, als Brieffreundschaften mit solch anstrengenden Leuten zu pflegen. Allerdings. Um nicht zu sagen, extrem verhaltensauffälligen Leuten. Ach ja. Haben Sie den Schriftzeug hier zur Hand? Ja, hier. Ja, so kenne und schätze ich Sie. Na gut. Dann lassen Sie mal hören. Mhm. Am 18. April hatten Sie ihm durch mich mitteilen lassen, dass... Störe ich? Ja? Oh, Mrs. Gayton, guten Tag. Guten Tag, Miss Murray. Komm nur rein, Liebes. Und nimm Platz, ich bin gleich soweit. Da komme ich einmal im Leben pünktlich. Na ja, mit sowas rechnet man ja auch nicht, wenn man dich kennt. Oh, Mr. Gayton. Stimmt. Dann macht eure Arbeit fertig und ich schaue derweilen in die Zeitung. Schön, schön. Bitte weiter, Miss Murray. Wir wollen unsere Freunde im Restaurant ungern warten lassen. Ja, also am 18. April haben Sie geschrieben, sehr geehrter Mr. Caswell, das Komitee zur Tagung der Gesellschaft für Altertumsforschung hat mich beauftragt, Ihnen das Exposé Ihres Vortrags, die vielen Gesichter der Alchemie, welche Sie die Güte hatten einzureichen, anbei zurückzusenden. Nach reiflicher Überlegung sehen wir keine Möglichkeit, Ihren Vortrag in das Programm der Tagung aufzunehmen. Mit vorzüglicher Hochachtung, Fred Gayton, Geschäftsführer der Gesellschaft. Daraufhin wollte er doch dann, wenn ich mich recht erinnere, noch eine ausführliche Begründung der Ablehnung. Genau. Ihre abschlägige Antwort lautete... Wir bitten um Verständnis, dass es uns aus Zeitgründen leider nicht möglich ist, Ihnen die Gründe der Ablehnung im Detail aufzuführen. Ich darf Ihnen jedoch versichern, dass diese Ablehnung aufgrund eines Gutachtens eines bestens mit der Materie vertrauten Wissenschaftlers unseres Vertrauens erfolgt ist. Hm. Ich hatte eigentlich gedacht, das sei deutlich genug gewesen. Offenbar nicht. Lassen Sie mich raten. Jetzt will dieser unmögliche Mensch sicherlich den Namen unseres Gutachters wissen. Genau das, ja. Das schlägt ihm fast die Krone ins Gesicht. Was soll ich also antworten? Schreiben Sie... Moment. So. Es kann losgehen. Geehrter Mr. Caswell, Bezug nehmend auf Ihr Schreiben vom... Ja, füge ich ein. Danke. Darf ich Sie in meiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Gesellschaft für Altertumsforschung darüber in Kenntnis setzen, dass wir Ihnen unmöglich den Namen des Experten nennen können, welcher Ihr Exposé... Die vielen Gesichter der Alchemie. Ja, danke, Liebes. Die vielen Gesichter der Alchemie. Alchemie? Habe ich. Geprüft und zur Ablehnung empfohlen hat. Weitere Nachfragen Ihrerseits in dieser Angelegenheit sind zwecklos und werden von uns nicht beantwortet. Nicht beantwortet? Habe ich. Ja, das war's. Na schön. Das sollte wohl Wirkung zeigen. So hoffe ich zumindest. Und wenn doch noch mal ein Brief von ihm kommt. Mhm, ja. Ablage P, Miss Murray. P wie Papierkorb? Exakt. Dann tippe ich das noch schnell auf der Maschine und Sie unterschreiben es dann einfach beim Rausgehen, ja? Sehr gut. Danke, Miss Murray. Keine Ursache. Dieser Kerl kann einen wirklich Angst machen. Ich hoffe, wir sind ihn hiermit los. Bestimmt. Wer ist denn eigentlich dieser ominöse Mr. Caswell? Ach Gott, Schatz, wo soll ich da anfangen? Wie du gehört haben wirst, ist Mr. Carswell im Moment ein sehr verärgerter Mann. Das war nicht zu überhören. So richtig viel über ihn weiß ich auch gar nicht. Außer, dass er in Warwickshire lebt. Oh. Und zwar in einer alten Abtei. Sie heißt, Moment, ja, Lufford Abbey. Aha, eine alte Abtei? Er muss dem Vernehmen nach ziemlich wohlhabend und sehr exzentrisch sein. Sein Steckenpferd ist seit jeher die Alchemie. Und er wird nicht müde, die Welt über ihr wahres Wesen aufklären zu wollen. Hm. Also ich hoffe inständig, dass wir zukünftig nichts mehr von ihm hören. Wodurch hast du dir denn seinen Zorn zugezogen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Durch das Übliche eben. Dieser Carswell hat ein Exposé für einen Vortrag eingereicht. Wir haben es prüfen lassen und der Gutachter hat es dann dringend zur Ablehnung empfohlen. Wer hat denn in diesem Fall die Prüfung gemacht? Edward Dunning. Ah, Edward. Er ist in England einer der wenigen Menschen, die sich in diesen Gefilden auskennen. Er hat das Elaborat dieses Mr. Carswell rundweg abgelehnt. Es muss unter aller Kanone gewesen sein. Lass bloß niemanden wissen, um wen es sich handelt. Du hast ja gehört, Carswell will es nur zu gerne wissen. Von mir erfährt es niemand. Wer weiß denn außer Dunning, Miss Murray und dir noch davon? Niemand. Nur noch du, mein Schatz. Und ich schweige wie ein Grab. Wehe, wenn nicht. Hoffentlich kommt es diesem Carswell nie zu Ohren, dass es der bedauernswerte Edward Dunning war, der seinen Vortrag zur Ablehnung empfohlen hat. Bedauernswert? Ein Mann, der sich den Luxus gönnen kann, sich den lieben langen Tag ganz der Erforschung seiner wissenschaftlichen Steckenpferde hinzugeben. Mhm. Der in einem schönen Haus außerhalb der Stadt mit Personal wohnt? Nein, bedauernswert nenne ich das nicht. Ich denke, Edward Dunning kann durchaus sehr zufrieden mit seinem Leben sein. Mit Freuden würde ich mit ihm tauschen wollen. Ich meinte auch nur, dass er zu bedauern wäre, falls dieser Carswell seinen Namen herausfindet und er womöglich dann vor seiner Tür stünde. Ach so, ich verstehe. Ja, dann wäre er wohl in der Tat zu bedauern. Mhm. Vielleicht wissen die Bennets etwas über diesen seltsamen Menschen. Immerhin wohnen sie ebenfalls in Warwickshire. Du hast recht. Apropos Bennets. Komm, wir müssen uns beeilen. Ich möchte sie nicht im Restaurant warten lassen, wenn sie schon mal in der Stadt sind. Das kommt ja wirklich höchst selten. Schon unterwegs. Überraschenderweise kam bereits kurz nachdem wir am Tisch unserer Freunde im Restaurant Platz genommen hatten, das Gespräch ganz von selbst auf das gewünschte Thema. Ach, das habe ich ja bisher ganz vergessen, dir zu erzählen, Christopher. Wo ist denn Liebes? Denk dir nur, ich habe heute Morgen den Abt von Lufford gesehen. Hm? Fred. Ja, ich hab's gehört, Annabelle. Unseren ominösen Abt von Lufford hier in London? Ja, ich dachte auch zuerst, dass ich mich bestimmt getäuscht hätte. Aber er war es wirklich. Und wo genau ist er dir über den Weg gelaufen, Florence? Er kam aus dem British Museum. Oh nein. Oh. Was den alten Kauz wohl in die Stadt geweht haben mag. Tja. Er verlässt doch so gut wie nie sein runtergekommenes Gruselschloss bei uns draußen auf dem Land. Es ist eine alte Abtei, kein Schloss. Gleichwohl. Handelt es sich bei diesem Herrn um einen echten Abt? Aber nein. Wir nennen ihn nur immer so. Eigentlich heißt er Mr. Carswell. So? Ja. Nein. Aber er... Er ist doch nicht etwa ein Freund von euch? Oh, Gott bewahre, nein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der überhaupt Freunde hat. Ein schrecklicher Mensch ist das. Und seine Dienerschaft besteht aus den schlimmsten Galgengesichtern, die man sich nur vorstellen kann. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Dem Vernehmen nach hat er in dem alten Gemäuer eine Art Kult gegründet, den er dort in den feuchten Katakomben mit Feuereifer betreibt. Das gefällt mir nicht, was ich da höre. Ganz und gar nicht. Mir auch nicht. Oh, dieser Carswell ist ein extrem cholerischer Mann und hat mit allen Nachbarn Streit und... Und prozessiert mit vielen von ihnen. Oh Gott, ja. Für Wohltätigkeit hat er keinen Sinn. Jetzt tust du ihm aber Unrecht, Liebes. Immerhin hat er doch diese Schulklasse zu sich in die Abtei eingeladen. Was? Och, du liebe Güte, ja. Das war überhaupt das Größte, was er sich bisher geleistet hat. Wohl wahr. Das ist keineswegs zum Lachen, Christopher. Manche der armen Kinder leiden noch heute unter Albträumen deswegen, wie ich gerade neulich erst wieder von einer Mutter gehört habe. Ach, entschuldige. Bitte erzählt doch schon. Ja, was war das mit den Kindern? Es war im ersten Winter, nachdem er die Abtei erworben hatte. Da hat ein ebenfalls neuer Schulgeistlicher bei ihm angefragt, ob er seiner Klasse nicht einmal die Abtei zeigen könne. Zur Überraschung des Geistlichen erhielt er prompt eine Zusage. Oh ja, sowas. Lasst sie ruhig kommen, die lieben Kleinen, die mir schon so oft den Rasen zertrampelt haben. Ich werde ihnen mit meiner Laterna Magica Bilder vor Augen führen, die sie ihr Leben lang nicht mehr vergessen werden. Böse Träume will ich ihnen bereiten. Oh ja. Er wollte den Kindern riesengroß in einem Saal an einer der Wände projizierte Bilder mit seiner Laterna Magica zeigen. Aber das ist doch im Grunde sehr nett von ihm gewesen. Nett? Ja, vielleicht, wenn es harmlose Bilder gewesen wären. Aber dieses Scheusal hatte etwas ganz anderes im Sinn. So? Oh ja. Glücklicherweise waren unsere eigenen Kinder an diesem Tag verhindert. Oh, wofür ich Gott danke. Nicht auszudenken, wenn sie dabei gewesen wären. Tja. Was hat er denn nun gemacht, dieser Mr. Carswell? Ja, sehr spezielle Bilder hat er projiziert. Das hat er gemacht. Ach, ein Teufel in Menschengestalt ist das. Kennt ihr denn auch die Geschichte von Rotkäppchen und dem großen, bösen Wolf? Und hier frisst er sie. Jetzt will ich euch noch zeigen, was einem kleinen Jungen passiert ist, der sich einmal unvorsichtigerweise des Nachts in meinen Park geschlichen hat. Das hätte er besser nicht getan, wie ihr jetzt gleich sehen werdet. Euch also besser nicht einfallen, euch auf mein Grundstück zu stehlen. Habt ihr verstanden? Ihr widerwärtigen Rotzlöffel! Fred. Das gibt es doch nicht. Das habe ich auch gedacht und wurde eines Besseren belehrt. Beziehungsweise eines Schlechteren. Auch das. Und dieser Schulgeistliche? Ja, genau. Warum ist er nicht eingeschritten? Das ist er. Und? Carswell erwiderte daraufhin. Oh, Sie meinen also, es sei an der Zeit, die kleine Vorführung zu beenden und die lieben Kinderchen nach Hause ins Bettchen zu schicken? Aber nichts lieber als das. Ich will euch nur noch kurz ein Bild meiner Schlangen zeigen. Na! Hatte ich erwähnt, dass sie mir heute alle entkommen sind? Ich habe bisher leider erst eine wiedergefunden und eingefangen. Und sie müssen also hier noch irgendwo sein. Und jetzt verschwindet von hier und wagt es nicht noch einmal hierher zu kommen. Nie wieder, hört ihr, nie wieder. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dieser Mann ist ja ein Sadist, wie er im Buche steht. Hoffentlich nur das. Was willst du denn damit andeuten, Florence? Manche sagen hinter vorgehaltener Hand, dass er ein Satanist wäre. Mit solchen Kategorisierungen sollte man wohl besser vorsichtig sein. Was man aber in der Gegend sagt, ist, dass er zumindest ein Okkultist ist. Ich bin der Meinung, dass er die besten Veranlagungen mitbringt, um ein großer Verbrecher zu werden. Außerdem ist er auch noch als Autor tätig und auch noch als Schlechter. Jeder Leser, dem eines seiner Machwerke in die Hände gerät, kann einem eigentlich nur leid tun. Ist unter seinen Werken nicht der berüchtigte Band Die Geschichte der Hexerei? Ja, genau. Ein scheußliches Buch. Erinnert ihr euch noch an die Besprechungen bzw. durchweg vernichtenden Rezensionen damals? Allerdings. Zumal ein lieber Freund von uns aus Studientagen den größten Verriss geschrieben hat. Ach ja? Wer? John Harrington. Ach, John. Ja, jetzt fällt es mir wieder ein. John Harrington? Den Namen habe ich noch nie von dir gehört, Fred. Was wurde denn aus ihm? Tja. Er ist tot, Annabelle. Tot? Aber... Was ihn spätabends bewogen haben mag, urplötzlich wie von der Tarantel gestochen loszulaufen, sich dabei alle Kleider vom Leib zu reißen, auf den Baum zu klettern, um sich von dort nackt in den Tod zu stürzen, konnte bis heute nicht geklärt werden. Tja, eine schlimme Sache war das damals. Oh ja. 1889, um genau zu sein. Auch schon wieder 10 Jahre her. Auf dem Gesicht des armen toten John zeichnete sich damals namenloses Entsetzen ab. Wovor? Das hat man nie herausgefunden. Diejenigen, die ihn kurz vor seinem unrühmlichen Ende gesehen haben, haben jedenfalls übereinstimmend ausgesagt, es habe den Eindruck gemacht, als sei er vor irgendetwas weggelaufen. Aber vor was denn nur? Das genau ließ ich damals nicht ermitteln. Obwohl man sofort im Zoo nachgefragt hat, ob dort vielleicht ein wildes Tier ausgebrochen war. Dem war aber nicht so. Nein. Und Henry Harrington? Der ein guter Freund von uns ist und... Und der Bruder des Toten. Ja. Ist, soweit ich weiß, immer noch damit befasst, Licht in das Dunkel zu bringen, das den Tod seines Bruders umweht. Henry ist überzeugt davon, dass es sich um einen Racheakt gehandelt hat. Mhm. Um irgendeinen Fluch, den dieser Carswell, der sich durch den Verriss in der Zeitung schwer beleidigt und der Lächerlichkeit preisgegeben fühlte, auf ihn herabbeschworen hat. Ich bin mir nicht so sicher, ob es so etwas überhaupt gibt. Ich habe die Geschichte der Hexerei seinerzeit auch gelesen. Und alles, was John darüber geschrieben hat, traf zu. Siehst du? Ein entsetzliches und, wie ich finde, auch sehr gefährliches Buch. Oh ja. Inwiefern gefährlich? Weil schlichte Gemüter es als Anleitung für Schadenszauber und zum Praktizieren von schwarzmagischen Ritualen verstehen könnten. Ja. Mit so etwas habe ich gerechnet. Ich habe es ebenfalls gelesen. Man wird den Eindruck nicht los, dass der Autor selbst alles für bare Münze nimmt, was er da zusammenfantasiert hat. John hat damals wahrlich kein Blatt vor den Mund genommen. Seine Rezension war so geschrieben, dass ich mich, wenn ich der Autor gewesen wäre, bei Tag nicht mehr auf die Straße gewagt hätte. Allerdings. Mit diesem Carswell sollte man sich wirklich besser nicht anlegen. Auch wenn ich persönlich ihm magische Kräfte abspreche. Jedem anderen übrigens auch. Aber man weiß ja nie... Auf dem Nachhauseweg war meine Annabelle immer noch ganz bei der unerfreulichen Geschichte. Ich kann nur inständig hoffen, dass dieses Scheusal Carswell niemals herausfindet, dass es Edward Dunning war, der sein Exposé abgelehnt hat. Keine Sorge, das wird er nicht. Dunning ist zwar ein großer Alchemie-Experte, hat aber bisher, Gottlob, auf diesem Gebiet noch nichts veröffentlicht. Somit wird er nicht ausfindig zu machen sein. Carswell müsste also schon sehr gezielt in eine Bibliothek gehen, um sich dort nach einem Experten diesen Fachbereich betreffend zu erkundigen. Aber hat Florence vorher nicht gesagt, dass sie ihn vor dem British Museum gesehen hat? Ja, stimmt es. Das hat sie. Und wo, wenn nicht dort, wäre die beste Bibliothek zu diesem Themenkomplex? Wollen wir einfach darauf bauen, dass dieser Carswell nicht auf die Idee kommt, dort nachzufragen? Oder schon gekommen ist. An diesem Abend fuhr unser Freund Edward Dunning, so wie er es immer zu tun pflegte, mit der Straßenbahn nach Hause. Eine höchst ungewöhnliche Ankündigung an der Scheibe, ihm genau gegenüber, erregte seine Aufmerksamkeit. Seltsam. Zur Erinnerung an John Harrington, Mitglied der Gesellschaft für Altertumsforschung, gestorben. starben am 18. September 1889. Es wurden ihm 3 Monate Frist gewährt. So was. Alles aussteigen, Mr. Dunning. Endstation. Ach, George, ja, bitte entschuldigen Sie. Sicher wollen Sie Feierabend machen. Das wäre nicht schlecht, ja. Ich war nur so in diese Bekanntmachung da vertieft. Aha. Sie ist reichlich merkwürdig, oder? Es wurden ihm 3 Monate Frist gewährt. Tja. Verstehen Sie das? Nee. Und dieser Aushang ist mir bis gerade auch noch nicht aufgefallen. Ob sich da jemand einen Spaß erlaubt hat? Oh. Hä? Was ist denn das? Ja, das ist seltsam. Diese blauen Worte auf gelbem Grund scheinen weder von außen noch von innen auf das Glas geklebt zu sein, sondern sind irgendwie im Glas, wie darin eingegossen. Ich fürchte, Sie haben recht. Wo gibt's denn sowas? Ich werde mir den Text besser mal rasch notieren. Machen Sie das. Der Sache werde ich unbedingt nachgehen bei dem zuständigen Herrn, der die Aushänge hier genehmigt. Timms heißt er. Mr. Timms. Aha. George! Ja? Was ist denn, William? Das frage ich dich. Ich will endlich Feierabend machen. Was habt ihr denn da hinten noch zu quatschen? Ist eine seltsame Sache. Komm doch mal eben. Wenn's sein muss. Starben an 1889. Das ist Mr. Dunning. Fährt schon lange mit uns. Guten Abend, Sir. Guten Abend. Und? Na, lies mal. 1889. Frist gehört. Was soll denn das Ganze? Und wer ist denn dieser Harrington? Das spielt doch keine Rolle. Sieh nur, diese Mitteilung ist im Glas. Was? Ja, sieh doch selbst. Tatsächlich, so was Verrücktes. Eben. Ich werde das gleich im Depot bei Mr. Timms nachfragen. Gut, danke. Machen Sie das unbedingt, George. Der wird um diese Uhrzeit bestimmt nicht mehr da sein. Und wenn schon, dann lege ich ihm eben einen Zettel hin. Vielleicht kann ich Ihnen morgen schon was berichten, Mr. Dunning. Das wäre schön, ja. Über den seltsamen Aushang in der Straßenbahn nachsinnend, ging Edward Dunning das kurze Stück zu Fuß nach Hause. Da sind Sie ja endlich. Ja. Annie und ich haben uns schon Sorgen gemacht. Oh, das tut mir leid. Ich werde auch sofort auf mein Zimmer gehen. Sie können Feierabend machen. Und was ist mit dem Abendessen, das wir seit Stunden warm halten? Tut mir leid. Ich habe jetzt keinen Hunger mehr. Ist das denn zu glauben? Das hätten Sie doch auch ankündigen können. Wie gesagt, es tut mir leid. Ach, es tut ihm leid, na wunderbar. Annie, wo steckst du denn schon wieder? Annie! Am Morgen war in der Straßenbahn, welche Edward Dunning stets nahm, kein ungewöhnlicher Aushang zu sehen. Er vermutete, dass es sich schlicht um eine andere Bahn als am Abend zuvor handelte, welche nun eingesetzt wurde. An diesem Tag ging er zu Fuß nach Hause, da er die letzte Bahn verpasst hatte. Es war schon recht spät, als noch an die Tür seines Arbeitszimmers geklopft wurde. Herein! Verzeihen Sie die späte Störung, Mr. Dunning. Was ist denn? Es sind 2 Straßenbahnmitarbeiter draußen, die Sie in einer angeblich dringenden Angelegenheit zu sprechen wünschen. Das müssen George und William sein. Worauf warten Sie? Nur herein mit Ihnen. Ganz wie Sie wünschen, Sir. Der gnädige Herr lässt bitten. Guten Abend, Sir. Guten Abend, meine Herren. Danke, dass Sie uns noch so spät empfangen. Sehr gerne. Sicher gibt es etwas Neues. Bitte, nehmen Sie Platz. Ja. So freundlich. Ja, danke. Sie können sich für heute zurückziehen. Bitte sehr. Und schließen Sie die Tür. Aber ganz wie der gnädige Herr wünschen. Also? Ja. Es ist fast nicht zu glauben. Unser Gespräch mit Mr. Timms hat ergeben, dass ein Aushang dieser Art, wie wir ihn alle drei gestern Nacht mit unseren eigenen Augen gesehen haben, nie beantragt und somit auch nicht genehmigt worden ist. So etwas in der Art habe ich ehrlich gesagt vermutet. Aber damit nicht genug. Als wir Mr. Timms den Aushang zeigen wollten, war er verschwunden. Nein. Doch. Und zwar spurlos. Aber er war doch im Glas. Eben. Und trotzdem war er weg. Ja. War die Scheibe womöglich eingeschlagen oder heimlich über Nacht ausgetauscht worden? Nein. Beides nicht. Das hätte deutliche Spuren hinterlassen. Und was hat Mr. Timms dazu gesagt? Tja, Idioten hat er uns genannt. Und behauptet, wir hätten uns das alles nur eingebildet. Oder noch schlimmer, alles nur erfunden. Ja. Aber das ist nicht wahr. Eben. Ich habe es doch gesehen und den Text sogar abgeschrieben. Genau. Und daher wollten wir Sie auch bitten, morgen zu Mr. Timms zu gehen und das alles richtig zu stellen. Ja. Das will ich gerne tun. Ich verspreche es Ihnen. Damit dürfte dann unser guter Ruf hoffentlich wiederhergestellt sein. Danke, Sir. Vielen Dank. Ach, keine Ursache. Edward Dunning hielt sein Versprechen und erklärte Mr. Timms, wie sich alles zugetragen hatte. Er legte ihm sogar seine Abschrift vor, um ihn zu überzeugen. Mehr Licht in die mysteriöse Angelegenheit brachte dieses Gespräch jedoch auch nicht. Am folgenden Nachmittag war unser Mr. Dunning dann in der belebten Innenstadt unterwegs, als er mit einem Mal auf einen Flugblattverteiler aufmerksam wurde. Hier, Sir. Für Sie. Was ist das? Für Sie. Dann, danke. Als er die Hand des jungen Mannes berührte, bemerkte er entsetzt, dass diese ungewöhnlich heiß war. Seltsam. Höchst seltsam. Er nestelte seine Brille hervor und erstarrte bereits, nachdem er die ersten zwei Worte gelesen hatte. Es war ein ihm nur zu bekannter Name, der da in Großbuchstaben stand. John Harrington. Es wurden ihm 3 Monate Frist gewährt. John Harrington. Schon wieder. Her damit. Nein, ich... Hallo, Sie da! Aber der grimmig dreinblickende Mann, der ihm das Flugblatt gleich nach der ersten Lektüre wieder entrissen hatte, war schon wieder in der Menge verschwunden, noch ehe Mr. Dunning eine Chance gehabt hatte, sich sein Gesicht einzuprägen. John Harrington, 3 Monate Frist. Mir wird ganz anders. Wenig später, er hatte sich gerade erst seinen Arbeitsplatz für die nächsten Stunden im Lesesaal des British Museums eingerichtet, fuhr ihm erneut der Schreck in die Glieder. Dunning! Diese Stimme, woher kam sie nur? Dunning, 3 Monate Frist. Das gibt es doch nicht. Nein, auch das noch. Entschuldigen Sie. Ja? Ich glaube, das gehört Ihnen. Ja, danke. Meine Notizen. Nett, dass Sie sie... Wo ist er denn? Weg? Sowas. Alles in Ordnung, Mr. Dunning? Ja, danke. Alles in Ordnung. Gut. Wo Sie gerade hier sind? Ja, was kann ich noch für Sie tun, Sir? Dieser Mann, dieser sehr belabte Mann, der da gerade meine Notizen aufgehoben hat und gleich wieder verschwand. Wer war das? Oh, Sie meinen bestimmt Mr. Carswell. Carswell? Sagten Sie Carswell? Ganz recht. Wie schön. Dann haben Sie sich also gerade kennengelernt. Er hat mich nämlich neulich gefragt, ob ich einen ernstzunehmenden Forscher für Alchemie kenne. Und da habe ich natürlich Sie genannt. Um Gottes Willen. Er hat sich dann sehr ausführlich nach Ihnen erkundigt. Auch das noch? Ich habe natürlich nur gut von Ihnen gesprochen. Was ist denn mit Ihnen? Nichts ist mit mir. Ich lege bloß keinen Wert auf solche Kontakte. Ach. Nicht den geringsten Wert. Na gut, wenn Sie es nicht wünschen, dann unterlasse ich so etwas in Zukunft. Aber keine Sorge, so schnell werden Sie ihm nicht mehr über den Weg laufen. Er kommt nur sehr selten hierher. Das beruhigt mich. Ist ein recht wunderlicher Kauz, wenn ich mir diese Bemerkung gestatten darf. Darauf möchte ich wetten. Wenn ich irgendetwas falsch gemacht habe, dann tut es mir leid. Nein, ich... Ich habe es nur gut gemeint. Ja, das weiß ich. Eine grenzenlose Beunruhigung beschlich Edward Dunning von diesem Zeitpunkt an, die einfach nicht mehr weichen wollte. Irgendetwas schien nun wie eine schwarze Wolke über ihm zu schweben. Als er sein Haus erreichte, traf er überraschenderweise seinen Hausarzt, Dr. Watson, auf der Türschwelle. Mein lieber Watson, wie komme ich denn zu dieser Ehre? Tja, Dunning, ich fürchte, ich muss Ihren Haushalt wohl etwas durcheinander bringen. So? Wie kommt's? Ihre beiden Dienstboten sind außer Gefecht gesetzt. Ich musste sie sogar ins Krankenhaus bringen lassen. Oh, du liebe Güte, was ist denn nur passiert? Vermutlich haben sie eine Fischvergiftung. Och. Ihnen geht es gut? Ja, ich habe heute auswärts gegessen. Na, offenbar Ihr Glück. Ja, haben Sie schon irgendwelche Erkenntnisse, wie... Die beiden sagten, sie hätten einem fahrenden Händler Schellfisch abgekauft. Ach. Ich habe mich daraufhin in der Straße schon mal ein bisschen umgehört. Stellen Sie sich vor, der Kerl scheint an keiner anderen Tür geläutet zu haben. Seltsam. Ich konnte Sie ja leider bis jetzt nicht erreichen. Ja, ich war... Vermutlich werden Sie sich nun eine ganze Zeit lang selbst behelfen müssen. Nun gucken Sie doch nicht so traurig. Heute Abend kommen Sie erst mal zu uns zum Essen. Dann können wir alles Weitere besprechen. Sagen wir um 8? Einverstanden. Und danke für alles. Ist doch klar. Bis später. Bis später. Eine Fischvergiftung. Ausgerechnet. Der Abend bei seinem redseligen Hausarzt war für Edward Dunning nur leidlich unterhaltsam. Immerhin war er nicht allein. Und das war, nach allem, was bisher passiert war, schon eine ganze Menge. Die Nacht im eigenen Haus war dann recht ereignisreich. Daher stellte es sich schnell als Segen heraus, dass er den Abend über seine Nerven hatte beruhigen können. Was hat das zu bedeuten? Hallo? Ist da jemand? Eine heiße Brise. Sehr heiß sogar. Gott im Himmel. Wer hat das gesagt? Hallo? Ist da jemand? Schon wieder diese Hitze? Was ist das nur? Nein, nein, das Licht. Warum geht das Licht aus? Janni, 3 Monate Frist. Drei Monate Frist. Nichts. Das muss ein Stromausfall sein. Moment. Komisch. Gegenüber. Die anderen Fenster sind alle ganz normal erhellt. Scheint also nur mein Haus zu betreffen. Der Stromausfall. Zu dumm. Denn die Streichhölzer schon wieder. Ja. Was ist das? Was ist das? Er hatte im Dunkeln etwas angefasst, etwas, das sich nach einem haarigen Maul mit vielen spitzen Zähnen angefühlt hatte. Was kann das nur gewesen sein? Aber das ließ sich zum Entsetzen Edward Dunnings nicht mehr herausfinden. In der Nacht tat er kein Auge zu. Er traute sich des Morgens, aus Furcht vor einer neuerlichen Begegnung mit dem unheimlichen Mr. Carswell, nicht in die Bibliothek des Museums, sondern besuchte stattdessen seine Haushälterin und ihre Gehilfin im Krankenhaus. Erleichtert sah er, dass sie beide mittlerweile außer Lebensgefahr waren. Danach ging er in den Club und traf dort zufällig auf mich. Nachdem er mir von der Lebensmittelvergiftung seines Personals erzählt hatte, machte ich ihm einen Vorschlag. Sie kommen natürlich mit zu uns, Danny. Aber nein, ich kann doch nicht... Und ob Sie können. Sie können selbst entscheiden, ob Sie nun eine Nacht oder eine Woche oder von mir aus auch gerne noch länger bleiben wollen. Meiner Frau sind Sie ebenso willkommen wie mir. Dessen können Sie sicher sein, lieber Freund. Das tut durchaus gut zu hören. Und ja, ich komme tatsächlich sehr gerne mit. Na, großartig. Es ist eine Belastung, allein im Haus zu sein. Kann ich mir vorstellen. Nach dem Mittagessen saßen wir noch ein wenig zusammen. Nur er und ich. Und da brach plötzlich aus ihm heraus, was ihn so sehr bedrückte. Wissen Sie was, Gaten? Ich werde das Gefühl nicht los, dass dieser Carswell sehr genau weiß, dass ich es war, der sein Exposé geprüft und abgelehnt hat. Wie kommen Sie darauf, lieber Freund? Bisher konnte ich mich niemandem anvertrauen, aber es sind mir ein paar komische Dinge passiert in der letzten Zeit. Die ominöse Fischvergiftung meines Personals scheint dabei nur die Spitze des Eisbergs zu sein. Aha. Dann mal los, ich habe ein offenes Ohr. Es kam zwischenzeitlich auch zu einer persönlichen Begegnung mit Mr. Carswell. Ach. Und er ist genauso schmierig und unangenehm, wie ich es erwartet habe. Bitte, erzählen Sie, was sich zugetragen hat. Und Sie werden mich auch bestimmt nicht auslachen oder für verrückt halten? Aber nicht doch. Alles begann damit, dass ich eines Abends auf dem Nachhauseweg in der Straßenbahn einen Aushang sah, der mich stutzig machte. So redete er sich beinahe ohne Punkt und Komma alles von der Seele. Die Sache mit dem seltsamen Aushang in der Straßenbahn, die Sache mit dem Flugblatt, über das Zusammentreffen mit Carswell in der Bibliothek, über die merkwürdigen Umstände, wie sein Personal vergiftet wurde und auch über die albtraumhafte Nacht im eigenen Haus, in welches er sich nun kaum mehr zurücktraute. Das wäre im Großen und Ganzen wohl alles. Tja. Was sagen Sie? Bilde ich mir das nur ein oder gibt es zwischen all diesen Ereignissen wirklich eine Verbindung? Womöglich eine unheimliche Verbindung? Das zu beurteilen, ist nicht an mir. Aber... Ich muss jedoch bekennen, dass mir John Harrington durchaus bekannt war. Wirklich? Ja, war ein Studienfreund von mir in Cambridge. Sie sagten, war? Ja, er ist tot. Starb 1889, völlig unerwartet und unter nicht gänzlich geklärten Umständen. Erzählen Sie bitte. Ich werde mich hüten. Sie haben Ihren Nerven heute schon genug zugemutet. Ich möchte wirklich... Und ich möchte, dass Sie jetzt nicht weiter in mich dringen, sondern zu Bett gehen und sich erholen. Wir werden morgen mit frischem Geist noch einmal über alles sprechen, ja? Ihr Ehrenwort darauf? Mein Ehrenwort darauf. Gut. Vielleicht haben Sie recht. Bestimmt sogar habe ich das. Dann mache ich jetzt einen verspäteten Mittagsschlaf. Er ging zu Bett. Somit hatte ich Gelegenheit, meiner Annabel, die schon begierig darauf wartete, alles zu erzählen, was ich von Edward Dunning erfahren hatte. Das war im Grunde alles, was er mir erzählt hat. Wir sollten Edward so schnell es geht mit diesem Bruder eures toten Studienfreundes zusammenbringen. Du meinst Henry Harrington? Ja, genau. Die Bennets sind noch in der Stadt. Ich werde mich sofort mit ihnen in Verbindung setzen. Gut. Vielleicht ist das gar keine schlechte Idee. Henry scheint viel Fantasie zu haben. Aber ein Gespräch mit Edward über die Sache könnte womöglich wirklich hilfreich sein. Das glaube ich unbedingt. Der arme Kerl kann einem wirklich leid tun. Meine Frau besorgte also sogleich die Kontaktdaten von Henry Harrington bei unseren Freunden, den Bennets. Edward Dunning zögerte nicht lange, Mr. Harrington zu sich in sein Haus zu bitten und berichtete ihm zu dessen grenzenlosem Erstaunen, auf welche Art und Weise ihm zweifach bereits der Name seines toten Bruders begegnet war. Ja. Was für eine seltsame und geheimnisvolle Geschichte, Mr. Dunning. Geheimnisvoll? Ja, das ist sie in der Tat. Vermutlich wollen Sie jetzt von mir etwas über die Umstände des Todes meines Bruders erfahren. Das ist richtig. Wenn es nicht zu schmerzhaft für Sie ist. Nein, nein. John, er war in den letzten Wochen vor seinem Tod gar nicht mehr recht er selber. Inwiefern? Er hatte einen massiven Verfolgungswahn entwickelt, der nicht nur mir, sondern vielen ihm nahestehenden Menschen große Angst machte. Vieles, was Sie mir gerade über Ihre eigenen Gefühle erzählt haben, Mr. Dunning, kommt mir da durchaus bekannt vor. Allerdings sehe ich noch nicht, worin die Verbindung zwischen den Ereignissen in Ihrem Leben und denen im Leben meines Bruders kurz vor seinem Tod bestehen könnte. Wenn ich da einhaken dürfte? Bitte, nur zu. Von den Gatons weiß ich, dass die Bennets wohl verlauten ließen, dass ihr Bruder wenige Wochen vor seinem Ableben eine vernichtende Kritik über ein bestimmtes Buch verfasst hatte. Ja, da war etwas, das stimmt. Nun habe ich mir bedauerlicherweise ebenfalls den Zorn des Verfassers dieses Buches zugezogen. Ah, und dieser Mann heißt Carswell. So ist das. Das ist sein Name. Das ist ja unglaublich. Ja, mein Bruder war in der Tat sehr überzeugt, dass es eben jener Carswell war, der ihn verfolgte und ihm nach dem Leben trachtete. Ich selbst war mir da nie so sicher. Jetzt aber, da ich höre, was Sie da andeuten, komme ich natürlich ins Grübeln. Bitte erzählen Sie. Nun ja, es ist eine merkwürdige Geschichte. Ziemlich genau 3 Monate vor seinem Tod besuchte mein Bruder, wie er es oft zu tun pflegte, ein Konzert. Als er nach der Pause wieder im Konzertsaal Platz nahm, bemerkte er, dass er sein Programmheft verloren hatte. Das gibt's doch nicht. Was ist denn? Mein Programm. Ich muss es verloren haben. Oh, es tut mir aber leid. Oh, zu ärgerlich ist das. Ob ich Ihnen meines als Ersatz anbieten dürfte? Aber nein, das kann ich doch nicht annehmen. Aber natürlich können Sie. Ich habe es bereits durchgeblättert und würde es ohnehin nach der Vorstellung wegwerfen. Ihnen jedoch scheint einiges daran zu liegen. Das stimmt. Ich habe seit meinen Jugendtagen die Angewohnheit, diese Hefte zu archivieren. Ja, dann bitte, archivieren Sie es. Oh, vielen Dank. Aber nicht doch. Ich versichere Ihnen, Sie machen mir eine große Freude. Wenn das so ist. Ich sehe John noch vor mir, wie er einige Tage später zu mir kam und mir sichtlich irritiert etwas zeigte. Sieh mal hier, Henry. Was ist das? Das wüsste ich auch gerne. Ein Zettel mit seltsamen Zeichen darauf. Mhm. Sieht fast aus wie eine Runenschrift, oder? Ja, das dachte ich auch. Wo hast du den Zettel her? Ich habe ihn in meinem Konzertprogrammheft gefunden, das ich heute zum Binden geben wollte. Und zwar genau in dem, das mir dieser sehr beleibte alte Mann geschenkt hat, weil ich meines doch verloren hatte. Ach ja, davon hast du mir damals erzählt. Ob es etwas Wichtiges ist? Diese Notiz, meine ich. Schwer zu sagen. Man müsste jemanden finden, der diese Schrift entziffern kann. Ich würde dem Herrn den Zettel gern zurückgeben. Aber wie finde ich bloß seine Adresse heraus? Das dürfte schwierig werden. Allerdings fällt mir gerade wirklich jemand ein, den wir wegen der Schrift fragen könnten. Vorsicht! Oh, nein, nein! Ach du meine Güte! Er ist im Feuer gelandet. Himmel, wo kam denn der plötzliche Luftzug her? Schnell, vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ist es doch. Der Zettel ist nur noch ein Häufchen Asche. Verdammt, das tut mir leid. Womit es sich jetzt also erübrigt, deinen Sitznachbarn zu suchen? Wohl wahr. Der Luftzug, er war eigentümlich heiß für diese Jahreszeit, findest du nicht? Ja, stimmt. Harrington, 3 Monate Frist. 3 Monate. Was war das? Was war was? Wer hat das da gerade gesagt? Was gesagt? Ich habe nichts gehört. Meinen Namen und irgendetwas von 3 Monaten Frist? Keine Ahnung. Ich habe wirklich nichts gehört. Das gibt es doch nicht. Und jetzt hat jemand gelacht. Gelacht? Ja, gelacht. Das musst du doch gehört haben. Nein, tut mir leid. Ich habe nichts gehört. Ich weiß nicht, was ich von all dem halten soll. Da kommt mir einiges bekannt vor. Haben Sie das Buch von diesem Carswell, das mein bedauernswerter Bruder rezensiert hat, jemals gelesen? Nein, habe ich nicht. Ist auch besser so, glauben Sie mir. Ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, und zwar vor und nach Johns Tod. Beim ersten Mal, als er es mir zu lesen gab, haben wir uns noch gemeinsam darüber amüsiert, weil es so unglaublich schlecht geschrieben und dazu noch schlampig recherchiert ist. Wundert mich nicht. Carswells Vortragsmanuskript war ebenfalls vollkommen indiskutabel. Warum haben Sie sich die Lektüre zweimal angetan? Ich konnte das Gefühl nicht loswerden, dass dieser Carswell doch etwas mit dem Tod meines Bruders zu tun hatte, weil er sich für die schlechte Besprechung seines Buches rächen wollte. Und? Beim zweiten Lesen war der Eindruck tatsächlich ein etwas anderer. Mir fiel nun auf, dass das Buch auch als Anleitung für Runen und anderen Zauber verstanden werden konnte, um anderen Menschen zu schaden. Beunruhigend. Ja. Wenn man denn an so etwas glaubt. Tue ich eigentlich nicht. Carswell jedoch schon. Und mein Bruder ist tot. Und die Dinge, die mir widerfahren sind, lassen sich nicht wirklich erklären, wenn man den übernatürlichen Bereich außer Acht lässt. Eben. Ich bin mir mittlerweile sicher, dass der Sitznachbar meines Bruders im Konzert niemand anderes als Carswell war. Der Beschreibung nach ja, das könnte er gewesen sein. Und dass er das Programmheft dazu genutzt hat, meinem Bruder einen Runenzauber unterzuschieben. Irgendetwas Schwarzmagisches, um ihn zu töten. Ja, dieser Papierstreifen spielte sicher eine große Rolle in der ganzen Angelegenheit. Wenn mein Bruder es damals geschafft hätte, Carswell den Zettel zurückzugeben, könnte er vermutlich heute noch am Leben sein. Mich beschleicht ein schlimmer Verdacht. Ach, lassen Sie mich raten, dass Carswell Ihnen in der Bibliothek ebenfalls einen solchen Zettel mit einem Runenzauber untergeschoben hat. Genau. Haben Sie Ihre Mappe hier, die er dort für Sie aufgehoben hat? Ja, Moment. Hier ist sie. Na, dann sehen wir doch mal nach. Da ist was. Ja, genau so sah auch das Blatt aus, das mein Bruder in seinem Programmheft gefunden hat. Eng beschrieben mit einer Art Runenschrift. Ich fürchte, hier halten wir Ihr Schicksal in der Hand, Mr. Dunning. Nur aufgrund dieses Zettels ist Ihnen ein Dämon auf den Fersen. Von ihm gingen die Hitze und der Spuk aus, den Sie hier bei sich zu Hause erlebt haben. Ein Dämon? Ja. Aber was? Was soll ich bloß gegen einen Dämon ausrichten? Die einzig sich bietende Chance, die ich sehe, ist es, den Zettel Carswell unbemerkt zurückzugeben und so den Fluch auf ihn selbst zu übertragen. Gut und schön. Aber wie kann das geschehen? Er weiß ja, wie ich aussehe. Ihr Aussehen müssen wir verändern. Sie könnten sich beispielsweise einen Bart wachsen lassen und die Haare anders tragen. In erster Linie aber gilt es, die richtige Gelegenheit abzupassen, damit der Plan auch sicher gelingt. Einfach wird es bestimmt nicht. Das hat auch niemand gesagt. Wann wird meine Frist wohl abgelaufen sein? Tja, das mit den 3 Monaten ist offenbar durchaus ernst gemeint. Meinem Bruder wurde der Runenzauber am 18. Juni 1889 zugesteckt. Genau am 18. September ist er dann zu Tode gekommen. Bei mir war die Begegnung am... Moment. Ja, am 23. April. Also kommen wir... Auf den 23. Juli. Ja. Somit haben wir ausreichend Zeit, Ihr Äußeres zu verändern und die ganze Sache gut zu planen. Sie werden mich also unterstützen? Wenn Sie es wünschen, werde ich sehr gerne Seite an Seite mit Ihnen kämpfen. Das bin ich meinem Bruder schuldig. Es würde mich in der Tat sehr beruhigen, Sie an meiner Seite zu wissen. Gut, dann schlage ich vor, dass Sie sich einstweilen außerhalb Ihres Hauses so gut wie gar nicht mehr sehen lassen und ich die Observierung von Carswell übernehme. Das kann ich gefahrlos tun, denn mich kennt er ja nicht. Einverstanden. Ich habe ihn im Verdacht, meinem Bruder einen Holzschnitt von Thomas Bevick während dieser 3 Monate Frist gesandt zu haben, um ihn noch mehr in Angst und Schrecken zu versetzen. Dieser war eindeutig aus einem Buch herausgerissen. Ich hoffe, dass ich Carswell das irgendwie nachweisen kann. Das wäre der Beweis seiner Schuld. Was war denn an dem Bevick-Holzschnitt so erschreckend? Nun, er stellte einen jungen Mann auf menschenleerer Straße bei Nacht dar, welcher von einem Dämon verfolgt wird. Darunter stand geschrieben, Satan selbst ist es, der dir auf den Fersen ist. Oh, Gott im Himmel. Welches Unheil wurde da auf mich herabbeschworen, nur weil... Weil? Weil dieser Carswell ein zutiefst boshafter Mensch ist, der jedoch leider über gewisse Kräfte verfügt. Aber es ist noch nicht aller Tage Abend und Sie stehen in Ihrem Kampf dem Bösen nicht allein auf weiter Flur gegenüber. Danke, Mr. Harrington, danke. Nicht doch. Erst einen Tag vor Ablauf der Frist hörte Edward Dunning wieder was von Henry Harrington. Mr. Dunning war mittlerweile schier verrückt geworden vor Angst. Nun hielt er das erlösende Telegramm in Händen. Objekt verlässt Victoria Station mit Schiffszug. Treffen uns am besten in einer Stunde am Bahnhof, Harrington. Es geht los. Edward Dunning war nach all den verstrichenen Wochen wirklich kaum mehr wiederzuerkennen mit seinem Bart und der neuen Frisur. Das Abteil von Carswell war für die beiden Schicksalsgenossen schnell ausfindig gemacht. Guten Tag. Guten Tag, die Herren. Guten Tag. Guten Tag. Ist da noch etwas frei in Ihrem Abteil? Aber gewiss doch. Bitte nehmen Sie ruhig Platz. Vielen Dank. So freundlich. Aber mich doch. Carswell hatte Dunning ganz offenbar nicht wiedererkannt. Einige Male verließ er das Abteil, ohne dass seine Verfolger diese Situation für sich nutzen konnten. Schnell, stecken Sie ihm den Runenzauber in die Tasche. Wo haben Sie ihn denn bloß? Hier. Schon wieder zu spät. Er kommt zurück. Weg damit, weg damit. Ja. So. Kurz vor dem Erreichen des Bahnhofs in Dover gelang es zu guter Letzt jedoch Carswell, den Zettel mit der Runenschrift in seine Mappe mit den Reiseunterlagen zu stecken, die ihm aus der Hosentasche gefallen war, als er erneut auf den Gang hinausgetreten war. Er kommt, bin fertig. Ja. Entschuldigen Sie, aber das gehört wohl Ihnen, oder? Ja, das gehört mir. Sind meine Tickets drin in der Mappe. Besten Dank. Sie muss Ihnen runtergefallen sein. Wie dumm von mir. Gut, dass Sie so aufmerksam sind, meine Herren. Ja. Minuten schienen für Dunning zu Stunden zu werden, bis der Zug endlich in Dover einfuhr und vollständig zum Stillstand kam. Auf Wiedersehen. Ja. Leben Sie wohl. Und schon war der unheimliche Mann im Getümmel der anderen Passagiere verschwunden, die alle auf das bereits am Kai wartende Schiff wollten, um zum Kontinent überzusetzen. Gleich da vorne ist schon der Pier. Ja. Danke, Mr. Harrington. Tausend Dank. Es war mir eine Ehre, an Ihrer Seite kämpfen zu dürfen, Mr. Dunning. Für eine gerechte Sache im Übrigen. Eine sehr gerechte Sache. Ich bin ja so erleichtert. Lassen Sie uns noch kurz hier auf der Plattform verweilen. Da haben wir einen guten Überblick. In Ordnung. Carswell ist ganz vorne in der Reihe, um an Bord des Schiffs zu gehen. Ja, ich sehe es. Um Himmels Willen, was ist denn mit Ihnen? Sie sind ja kreidebleich und schweißnass. Ich fürchte, es ist bloß die Anspannung, die gerade von mir abfällt. Lehnen Sie sich besser hier an die Wand. Oh. Nicht, dass Sie mir noch ohnmächtig werden. Ja, danke. Es wird schon gehen. Ja. Der Ticketkontrolleur prüft schon Carswells Papiere. Im Himmel, bitte lass alles gut gehen. Sie dürfen passieren, Sir. Besten Dank. Entspannen Sie sich. Er darf passieren. Ich könnte nicht erleichterter sein. Ja. Moment mal, Sir. Bitte warten Sie. Na, was ist denn noch? Was ist da los? Carswell muss noch mal zurückkommen. Oh nein. Ganz ruhig. Was wollen Sie denn noch? Hat der andere Mann auch sein Ticket vorgezeigt? Der andere Mann? Ja, ich bin mir sicher, dass sich direkt hinter Ihnen noch jemand an Bord geschlichen hat. Ich spürte eine große Hitze, die von ihm ausging. Ja, womöglich war es der Teufel. Oder ein Dämon. Sir, da war niemand, hören Sie, niemand. Sie sehen Gespenster. Hatten Sie mir jetzt nicht länger wegen Dingen auf, die Sie sich bloß eingebildet haben? Sie haben vermutlich schlicht und ergreifend zu viel Fantasie. Ich bin mir sicher, dass... Und ich bin mir sicher, dass da nichts und niemand war. Also? Ja, vermutlich haben mich bloß ihre vielen Mäntel irritiert. Sie können passieren. Nichts für ungut, Sir. Der Schatten einer heißen Gestalt. Hört sich ganz so an, als ob wir Erfolg gehabt hätten, nicht? Das kommt mir sehr bekannt vor. Das Schiff legt gleich ab. Jetzt kann nichts mehr passieren. Ich schlage daher vor, dass wir ins Hotel gehen und dort unsere Zimmer beziehen. Aber erst wenn... Ja, erst wenn das Schiff abgelegt hat und es klar ist, dass Carswell nicht doch noch im letzten Moment von Bord gegangen ist. Natürlich. Ja. Im Hotel überkamen die beiden Schicksalsgenossen dann jedoch ernste Zweifel, ob sie richtig gehandelt hatten. Haben wir das Recht, einen Menschen, der zweifellos vorhatte, mich in den Tod zu schicken... Und meinen Bruder bereits in den Tod geschickt hat. Gleichwohl, haben wir wirklich das Recht, ihn ruhigen Gewissens ebenfalls in den Tod zu schicken? Ich teile im Grunde Ihre Zweifel, Mr. Dunning, aber... Ist es dafür nicht schon zu spät? Nicht unbedingt. Wir könnten ihn immer noch warnen. Ich weiß nicht. Es ist die Frage, ob ich damit leben kann, wenn ich es nicht tue. Oder es wenigstens versuche. Andererseits, wenn er der Übeltäter ist, für den wir ihn im Grunde beide halten, und es spricht ja viel dafür, dass es so ist, dann war es meinem Empfinden nach absolut rechtens, dass wir ihm seinen Runenzauber unbemerkt wieder untergeschoben haben. Da bin ich mir nicht so sicher. Selbst wenn Sie ihn wirklich warnen wollen würden. Wie sollte man das jetzt noch anstellen? Er ist schon auf dem Kontinent. Ganz einfach. Er hat, wie wir wissen, bis April gebucht. Ja und? Wir brauchen nur an alle in Frage kommenden Hotels dort am Ort ein Telegramm mit einer Nachricht für ihn schicken. Und was für eine Nachricht sollte das sein? Zum Beispiel, sehen Sie dringend Ihre Fahrkarten durch, Carswell. Mir wäre deutlich wohler, wenn wir das täten. Dann ist es keine Frage. Kommen Sie, bringen wir die Sache auf den Weg. Danke, lieber Freund. Ach, nicht doch. Es ist und bleibt Ihre Entscheidung, weil es Ihre Sache ist und nicht die meine. Ja. Man hat nie herausfinden können, ob eines der Telegramme den Adressaten erreicht hat, geschweige denn, ob dieser verstanden hatte, was gemeint war. Die Ereignisse des folgenden Tages legten indes nahe, dass es nicht so gewesen ist. Und? Hier steht etwas. Lassen Sie hören. Am Nachmittag des 23. wurde ein englischer Tourist vor der Kathedrale in Abbeville von einer herunterstürzenden Sandsteinfigur erschlagen. Das Gotteshaus wird derzeit renoviert. Der Nordturm ist daher komplett eingerüstet. Es befand sich jedoch zu diesem Zeitpunkt kein Arbeiter vor Ort. Ein Schuldiger an dem tragischen Unglück konnte daher nicht ausgemacht werden. Vermutlich handelt es sich um einen Unfall. Der Tote war ein Mr. Carswell aus Warwickshire. Hört sich ganz so an, als ob Sie von ihm in Zukunft nun also nichts mehr zu befürchten haben. Ja. Und im Grunde danke ich Gott dafür, dass dieser Albtraum nun vorbei ist. Es bleibt mir nur zu erwähnen, dass Henry Harrington einige Wochen später bei der Versteigerung von Carswells Besitz ein als nicht mehr vollständig ausgewiesenes Konvolut von Bewick Holzschnitten erworben hatte. Ha, wie ich es erwartet habe. Das Blatt mit der Begegnung des Wanderers mit dem Dämon ist herausgerissen. Das, Mr. Dunning, ist der Beweis.